Father, bless these words. Vater, bitte segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Amen. During this conference, they had these exercises. Während dieser Konferenz gab es auch immer so Übungen. That would promote interaction. Und die haben eben also das Ziel war, ein bisschen Interaktion zu fördern. Like build a paper airplane together. Und man musste zum Beispiel gemeinsam so einen Papierflieger basteln. Which one could fly the furthest. We had these little team things, you know? Das waren so kleine Bildungsspiele. And every time one happened, my introverted side of me. Und jedes Mal, wenn sowas vorgestellt wurde, war die, also hat die introvertierte Seite meines Wesens gesagt, nein. Okay, right now we're going to have a time where we're going to interact with your table. Okay, also los geht's. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir gemeinsam etwas machen wollen. There was always a side that would like. Und da war immer so eine Seite in mir, die sich so gedacht hat. And every time that happened, I'd always go to the Lord. Und jedes Mal, als das passierte, bin ich zum Herrn gegangen. And I would speak to myself. Und habe zu mir selbst gesprochen. And say, I don't want to live in this. I want to live in what you're doing. Und habe gesagt, ich möchte nicht in diesem Zustand leben. Ich möchte in dem leben, was du and, tust. And I would just speak. Und so habe ich einfach gesprochen. And I would enter into God's thoughts. Und habe mich also auf die Gedanken Gottes eingelassen. Und es war so ein Unterschied zu merken zwischen diesem alten Weinschlauch und dem neuen Schlauch. And who I was naturally and who I was in Christ. Also in dem Sinne, wer ich also in meinem natürlichen Wesen bin und wer ich in Christus bin. And then one of the workers asked me, oh, you're the senior pastor. Und dann hat mich einer dieses Teams gefragt, aha, du bist der Senior Pastor hier? Also I said, yeah. She says, can I interview you on video? Und sie hat gesagt, da könnte ich ein Interview mit dir machen auf Video? Yeah. Und ich habe gesagt, ja. And I thought, then I thought what I would say. Und dann habe ich mir überlegt, naja, was like, sage ich jetzt? I thought I have nothing to say. I don't even know. I can't formulate thoughts. Und ich dachte, ich weiß jetzt nichts, was right. Ich sagen soll. Ich kann nicht mal meine Gedanken formulieren. It was great. It was wonderful. It was good. Es war groß, wunderbar. Inspiring. Es war gut. And I thought, I'm going to sound like such a fool. Ich habe gedacht, das wird sicher so blöd rüberkommen. Okay, I only have one thing I can do now. Okay, und ich habe mir gedacht, okay, es gibt nur noch eine Sache, die ich tun kann. Somewhere. Ich muss irgendwo beten gehen. So I found a quiet place, und so habe ich eine stille Ecke got gefunden on my knees, und habe mich hingekniet. God, I am more than able for this. Und habe gesagt, Gott, also ich bin mehr als befähigt dafür. And I will love it, und ich kann das mit deiner Hilfe machen und ich werde sogar lieben. Spirit, und ich werde deinen Geist spüren. It made all the difference. Und es machte wirklich den Unterschied. We did the interview, they couldn't even shut me up. I was just like, you und die haben more? Das Interview gemacht und sie konnten mich gar nicht zum Reden aufhören bringen. Like Rob and Rob. Und da waren wirklich diese zwei Robs. The old me or the natural me and then me with the Holy Spirit inside. Der natürliche Rob und dann war da war auch ich mit dem Heiligen Geist. And then they did another exercise where they said, okay, now we want you to think about your personality. Und da gab es noch so eine Aktivität und da haben sie gesagt, es geht jetzt darum, dass du über deine Persönlichkeit nachdenkst, über deine Erfahrungen, about your spiritual gift, über deine geistlichen Gaben, about your passion, deine Leidenschaft im Leben and about your abilities. Und auch über deine Fähigkeiten. Now think about them. Write them down. Denk darüber nach, schreibt sie nieder. Now, we want you to go into the room and find someone. Und dann hieß es, geht jetzt in den Saal und sucht jemanden, that you can talk about this with. Mit dem ihr über diese Dinge sprechen könnt und dass ihr auch über diese Dinge beten könnt. Now again, for an introverted person, it's like, da wieder ist es so, also für eine introvertierte Person ist das I'm not one of these again. Mühsam und man denkt sich, nicht schon wieder. Thought, okay, here we go, Father. Aber ich habe mir gedacht, okay, Vater, this is gonna be an experience. Das wird jetzt eine echte Erfahrung werden. We can do this. Und wir können das. Also and there is someone you want me to talk with. Und da gibt's jemanden, wo du möchtest, dass ich you mit ihm spreche. Lead me oder ihr. To that person, führ mich bitte zu dieser Person. And we're gonna have a fantastic time. Und wir werden eine ganz tolle Zeit and miteinander so they verbringen. Said, okay, get up and find your person. Und so haben sie gesagt, okay, steht auf, findet jetzt diese andere Person. And I just turned to the right, und ich habe mich einfach nach rechts umgedreht. And there was Daniel Kalinske looking at me. Und da war der Daniel und hat mich angesehen. And we just knew, bingo, this is God. Einfach gewusst, okay, das ist es jetzt. We went outside on the terrace. Und wir sind dann rausgegangen auf die Terrasse. We had such a great time together. Und hatten eine so großartige Zeit miteinander. That the next session started and our prayer time just kept going. Dass die nächste Einheit begonnen hat und wir waren noch in unserem Gebet vertieft. Only God could do that. Und ich habe mir gedacht, das kann wirklich nur and Gott there's machen. So many opportunities where we see the natural person and we see the supernatural. Und es gibt so viele Gelegenheiten im Leben, wo wir einfach die natürliche Person sind und aber auch die übernatürliche. We see the old wineskin and we see the new wineskin. Und wir sehen den alten Schlauch und den neuen the Schlauch. The natural and the spiritual. Die natürliche Seite und die geistliche ourselves Seite. Alone and ourselves filled with Christ. So wie wir sind, wenn wir alleine dastehen und wie wir sind, wenn Christus uns erfüllt. And this is what I want to talk about today. Und darüber möchte ich auch heute sprechen. When we left Potsdam, I encouraged everyone on the last day. Als wir die Potsdam verließen, habe ich am letzten Tag jeden ermutigt. Let's go back as soldiers of the cross. Und habe gesagt, gehen wir zurück wirklich als Soldaten des Kreuzes. A proactive people. Also Menschen, die proaktiv sind. Who have a proactive faith. Die einen proaktiven Glauben leben. Not a faith that is passive. Nicht ein Glaube, der passiv ist. That only activates itself as a last resort. Der nur aktiviert wird, wenn er sozusagen, wenn man an sein eigenes Ende kommt. Wow, what are we going to do now? There's nothing we can do. So, okay, was jetzt? Jetzt gibt's wirklich nichts mehr, was wir tun können. Maybe we should pray. Naja, vielleicht sollten wir beten. Oh yeah. As a last resort. So als letzte Möglichkeit. But our faith is so passive and it's so reactive. Aber dadurch ist der Glaube so so passiv und so reaktiv. Instead of proactive. Statt proaktiv zu sein. Instead of something we initiate or activate immediately. Anstatt dass es etwas ist, das wir eben sofort irgendwie anspringen lassen. Paul told Timothy. Also Paul schreibt an den Timotheus. Be a soldier. Sei ein Soldat. Be a soldier of Christ Jesus. Sei ein Soldat Christi. Endure hardship. Also halt, ertrage die Härte, ja, Härten. Endure hardship. Also ertrage Don't be entangled with the things of the world. Und lass dich nicht mit den Dingen dieser Welt verstricken. Be a soldier. Sei ein Soldat, ein Krieger. And I was reading in 2 Samuel chapter 23. Und ich habe in 2. Samuel 23 gelesen. About David's mighty men. Und da geht's um die starken Männer Davids. And he names these guys. Und da werden diese Männer auch mit Namen genannt. He had 30 of them. Es waren 30. They were his 30 top mighty men. Und da waren 30 starke Männer Davids. I'll come back to that in just a minute. Und ich komme gleich darauf zurück. If I forget where I was, just say the 30 mighty men. Also wenn ich es vergessen sollte, sag mir bitte die 30. Okay. Ephesians chapter 6. Epheser Kapitel 6 talks about putting on the whole armor of God. Da steht, dass man die ganze Waffenrüstung Gottes because anlegen soll. We are in a war. Weil wir uns in einem Krieg befinden. And we don't like to be in battle, but we are in a war. Und wir mögen es nicht, in einer Schlacht zu stehen, aber wir sind in einem Krieg. And Paul said, "Be strong in the Lord." Und Paulus hat einmal gesagt, seid stark im Herrn. And in the power of His might. Und in der Kraft seiner Stärke. How can we be strong in the Lord? Wie kann man im Herrn stark sein? If I say, "Hey, right now, be strong in the Lord." Wenn ich jetzt sage, okay, jetzt, come on, sei right stark now. Im Herrn, jetzt. What would you do? Was würdest du tun? You would speak something. Du würdest etwas aussprechen. Because the strength of God is in our lips. Weil die Stärke Gottes in unseren Worten liegt. It's not just in our thoughts. Es ist nicht nur das, was in unseren Gedanken ist. I can think the promises of God, but unless I speak them. Ich kann die Versprechen Gottes denken, aber wenn ich sie ausspreche, they remain inactive. Wenn ich sie nicht ausspreche, bleiben sie inaktiv. Now I can speak something and not believe it. Ich kann etwas aussprechen und selbst nicht daran glauben. I can believe something and not speak it. Aber ich kann auch etwas glauben und es nicht aussprechen. But if I believe it, aber wenn ich etwas glaube and I speak it, und ausspreche, I have power. Dann habe ich Macht. Now, it continues to say we wrestle not against flesh and blood. Und es geht weiter, dass wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, but against principalities and powers, sondern gegen Mächte und Gewalten, and the rulers of the darkness of this world, und die Herrscher in dieser Welt. Spiritual wickedness in heavenly places. Geistliche Bosheit in himmlischen Sphären. And you know how they come against us? Und wisst ihr, wie die gegen uns vorgehen? Constantly. Ja. We don't even sense it sometimes. Es ist ständig da und wir spüren das oft gar nicht. But it's just lie after lie after lie after lie. Aber es ist einfach eine Lüge nach der anderen. And sometimes we just think it's the truth. Und manchmal denken wir uns einfach, okay, das ist die Wahrheit. Well, I'm an introvert. Aber ich bin ein introvertierter Mensch. I don't like these things. Und mir gefallen diese Dinge nicht. I have to be honest. Ich muss auch ehrlich sein. Live in the truth. Und muss auch irgendwie in dieser Wahrheit But leben. That's not the truth, that's a lie. Aber das ist nicht die Wahrheit, das ist eine that's Lüge. Not who we are in Christ. Das ist nicht das, wer wir sind in Christus. We are a new creation. Denn wir sind eine neue Kreatur. Ephesians chapter 2 verse 10. Epheser 2 Vers 10. We are created in Christ Jesus. Wir sind geschaffen in Christus we Jesus. We are his workmanship. Und wir sind sein Werk. Created unto good works. Geschaffen zu guten Werken. That he's prepared us to walk in. Die vorbereitet hat, dass And wir darin gehen sollen. The devil wants to neutralize that. Und der Teufel möchte genau das neutralisieren. Neutralize everything that God's called Das also auslöschen, all das, wozu Gott mich berufen to walk hat, in, dass ich darin gehen soll, through lies. Durch Lügen. Remember, John chapter 8, verse 44. Johannes 8, 44. Jesus said to the Pharisees, you are of your father. Da hat Jesus zu den Pharisäern gesagt, ihr seid von eurem Vater, the devil. Dem Teufel. For you're liars and he is the father of lies. Denn ist ein Lügner, ist Lügner und ist der Vater he der Lüge. Is the father of lies. Ist der Vater der Lügen. This is how he neutralizes God's purpose. Und dadurch wird das also ausgelöscht, was der Zweck Gottes ist. This is the army or the warfare that we face. Und das ist dieser Krieg, in dem wir uns befinden. In every situation. In jeder Situation. That we are confronted with. Die uns also begegnet. Lies will come and they will shine on the screen of our mind. Kommen Lügen und sie zeigen sich so auf dem Bildschirm unserer Gedanken wieder. Come from impulses or wherever they come from. Das kommt vielleicht von innen heraus oder woher auch immer. I'll speak them to myself. Vielleicht sage ich mir diese Dinge selbst. From my personality or they'll come right from the atmosphere. Vielleicht kommen sie aus meiner Persönlichkeit heraus oder direkt aus der Atmosphäre. But a soldier of the cross. Aber ein Soldat des Kreuzes. Is someone who is active. Ist jemand, der aktiv ist, because the word is on his lips. Weil das Wort auf seiner Zunge ist. When Jesus comes back in Revelation 19, und wenn Jesus wiederkommt, wir finden das in Offenbarung Kapitel 19, he is pictured on a white horse. Da wird dargestellt auf einem weißen Pferd. And it says he is the King of Kings and the Lord of Lords. Und sagt, ich bin der König der Könige und der Herr der Herren. And he has a sword. Und hat ein Schwert. But the sword is not in his hand. Das Schwert ist aber nicht in seiner Hand. The sword is in his mouth. Das Schwert ist in seinem Mund. It says it's in his mouth. And he smites the nations. Und schlägt damit die Nationen. Our sword is in our mouth. Unser Schwert liegt in unserem Mund. I just had this thought today. I'm putting together my 30 mighty men. Und ich habe diesen Gedanken gehabt, ich stelle gerade meine 30 Mächtigen zusammen. These are my 30 promises that have saved my life over and over and over again. Und das sind 30 Versprechen, die mein Leben also buchstäblich gerettet haben, immer und immer in wieder. In 2 Samuel 23 David names his mighty men. In 2. Samuel 23 nennt David seine starken. These seine are Männer. Men that have saved his life over and over again. Und das sind die sein Leben immer und immer wieder gerettet haben. The first guy, the top guy. Und der erste Jashobeam. He was David's mighty mighty mighty man. War also einer dieser also der oberste mächtige this guy von Davids alone, Männern. This guy alone, und dieser Mann alleine he slew 800 warriors in one battle. Hat 800 Männer in einer Schlacht geschlagen. Krieger, not just Krieger, guys. Ja. We're not just talking about guys who showed up at the battle like also where haben, are we? Die sagen okay, wo ist die Schlacht? These were warriors. Sondern das waren Krieger. These were warriors. And this guy, Jashobeam. Und dieser Mann Jashobeam with his spear and said, "Come on, let's go." In the name of God. Speer oder was auch immer, okay, im Namen Gottes. This is God country and you are our enemy. Das ist das Land Gottes und ihr seid Feinde. And he took down 800 warriors by himself. Und hat 800 Krieger selbst and David said, "You are captain of my men." Und David hat gesagt, du bist also der Hauptmann über meine Männer. Du bist der Nummer eins. Second guy, Eleazar. Der zweite, Eleazar. They were in a battle between Israel and the enemy. Und da ging es um eine Schlacht Israel und der Feind. The enemy was so fierce. Und die Übermacht war so stark. That the entire Israeli army fled. dass die gesamte israelische Armee floh, except two guys, außer zwei Männern, Eliezer and David. Und David. And they stood their ground. Und die sind auf ihrem Platz gestanden. And I mean, you talk about a Bruce Lee movie. Und man spricht vielleicht über diese Bruce Lee Filme. Or Jackie Chan or something Filme like that. Jackie Chan, I want to see this on video. Und ich würde das gerne mal auf Because Video sehen. David and Eliezer fight an army. Weil die beiden gegen eine Armee antreten. And they defeat it. Und sie schlagen. And then the Israeli army came back only to get the spoil. Und dann kam die Armee zurück, einfach nur um die Beute zu nehmen. And the captains of the enemy kept saying, "It's only two guys. It's only two guys." Und sie haben immer gesagt, es sind ja nur zwei. Es sind ja nur zwei Männer. And just kept sending them in like und haben sie immer wieder hingeschickt. Vegetables into a blender. So wie man diese wie man Gemüse in so einen Blender hineinstopft. They were just like ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. And they were just coming at him like, and they were just having this time together, and they stood their ground. Und sie sind also gestanden auf ihrem Boden. Second guy, and he had 30 of these guys. Der zweite und er hatte 30 solcher Krieger. They fight the enemy. Und sie kämpften gegen den Feind. Our enemy comes against us as a lie. Unser Gegner kommt zu uns als Lüge. It's always a lie. Und es ist immer eine Lüge. And the weapons of our warfare, und die Waffen unserer Kriegsführung, the sword, unser Schwert, of the Spirit, das Schwert des Geistes, is the Word of God, ist das Wort Gottes. In Ephesians chapter 6, in Epheser Kapitel 6, verse 16 and 17, so 6, 16 und 17, the shield of faith, der Schild des Glaubens, right, the shield of faith, der Schild des Glaubens. What is the battle line? Was ist die Kampflinie? Can God be trusted? Das ist, kann man Gott vertrauen? In every situation we go into, und in jede Situation, in die wir geraten, the question thrown at us from the other side, die Frage, die uns immer wieder gestellt wird von der anderen Seite her, can your God be trusted? Hey, kann man deinem Gott vertrauen? Look at this situation. Ich meine, schau dir mal diese Situation Look at an. Your life. Schau mal dein Leben you an. Are sick. Du bist krank. You are weak. Du bist schwach. You have failed. Du hast schon versagt. What happened to that relationship? Was ist mit dieser Beziehung passiert? Come on, be real. Komm, also zeig jetzt mal. And we stand there and we cower away. Und wir stehen dort und entweder wir schrecken zurück. Until we have to fight. Und gehen so weit zurück, bis wir also kämpfen fight, müssen. Fight. I'm afraid. Und sagen ich. You'll die. Fight. And instead of fighting immediately. Und statt dass wir einfach also proaktiv sind und sofort zu kämpfen beginnen. 2. Timotheus 1:7. 2. Timotheus 1. Timothy was a pastor. Timotheus war ein Pastor. Now this is after persecution started. Und das ist also nachdem schon die Verfolgung and begonnen they were hatte. Throwing people into lions and killing them and burning them. Also Leute wurden schon den Löwen vorgeworfen, getötet. The great persecution under Nero started. Und die große Verfolgung unter Nero. Taking people begann. Into the Colosseum. Und Leute wurden ins Kolosseum gebracht. And Timothy happens to be a Christian leader. Und Timotheus ist ein christlicher and Leiter. And he's becoming intimidated. Und er fürchtet sich. And Paul writes him a letter. Und Paulus schreibt ihm einen Brief. God has not given you a spirit of fear. Gott hat dir nicht keinen Geist der Furcht gegeben. But of power, sondern einen Geist der Kraft and of love, und Liebe and of a sound mind. Und eines guten Verstandes, ja. Peace. Let's just say peace. Ja, Frieden. Power. Kraft. Dynamis. The ability to engage in righteousness. Also die Möglichkeit, sich. The ability. Die Möglichkeit. Die Fähigkeit. Die Fähigkeit. Yeah, to engage. Sich also darauf einzulassen. In righteousness. Ja, auf die Gerechtigkeit. Or in a battle. Oder in eine Schlacht. Engage. Sich darauf einzulassen. Einlassen darauf. I have these couple pictures I want to show you. See this picture here? Ich habe ein paar Bilder da für euch und ich möchte sie euch zeigen. Okay. When I was in Sweden at this conference, als ich ja in Schweden war bei einer Konferenz, they had this new game for youth groups. Da hatten sie dieses Spiel für Jugendgruppen. And this was just developed. It's the highest tech war game system. Das wurde eben gerade entwickelt. Also das. It's lasers. Das ist also sind Lasergewehre. And you wear this cap. Und man trägt diese Kappe. And you have 5 lives. Und jeder hat 5 Leben. And you can shoot like and shoot, but you have clips. Und du kannst schießen und schießen und schießen, ja. But you have like 30 shots And then you have to wait 10 seconds to reload. Aha, man muss aber, also nach 30 Schüssen muss man warten, dass mit nachgeladen wird. And so the first, they went 5 against 5 in a hall about the size of our chapel. Das waren so 5 gegen 5 in etwa ein Saal so groß wie dieser Raum. And they had these like styrofoam things you could hide behind. Und da waren diese Styroporgebilde, hinter denen man sich verstecken konnte. It was the red against the blue. Und das war also rot gegen blau. If you get hit with the light, a light goes on in your cap. Wenn du von so einem Laserstrahl getroffen wirst, hat eine Lampe aufgeleuchtet auf deiner Kappe. Your gun goes dead. Und dann funktioniert auch dein Gewehr nicht and mehr. You have to wait 20 seconds before you get the second life. Und dann musst du 20 Sekunden warten, bis du ein zweites Leben bekommst. Once they can't kill you while you're dead. Aber man kann dich aber nicht töten, während du schon tot bist. So you have to retreat and get your next life. Also du musst also zurück und dein neues Leben eben aktivieren. And it only goes like 6 minutes. Und das ganze Spiel dauert vielleicht 6 Minuten. And then the next teams go on. Und dann kommen in die nächsten so the Teams first, rein. And the guy who's organizing this. Und also der das organisiert is hat. From Sweden, ist aus Schweden. And he was on the Swedish Special Forces team. Und er war eben in diesem schwedischen Spezialeinheit. He fought in Bosnia. Also er war in Bosnien. And he's seen a lot of wild situations. Und hat also sehr sehr viel wilde Situationen Special erlebt. Special Forces. Und ist er ist wirklich Spezialeinheit. So he's running this thing. Und er hat das organisiert. He knows all about warfare. Und kennt sich auch sehr gut aus in der Kriegsführung. And these guys start. These 5 against 5. Und die fangen eben an, 5 gegen 5. And they're behind. They're behind the rocks. Und sie verstecken sich so hinter den Felsen. And they're all just behind the rocks. Und die sind einfach nur hinter and den he Felsen. Comes out and he says, engage, engage. Und er sagt einfach los, lass dich drauf time ein, is vorwärts. Running, engage. Und die Zeit vergeht, los and these geht's. Guys are like, they're hiding behind rocks. I'm like, come on, und sie verstecken sich dahinter den Felsen. Time runs out. Und dann geht die Zeit aus. He's like, you guys got to engage, also, man. Ihr müsst on. Euch darauf einlassen. Ihr müsst da proaktiv sein. I took one of these things. Let's see. Next picture. Und so habe ich mir auch sein Ding geschnappt. So okay. I show these kids how to engage. Und ich habe gedacht, okay, ich zeige jetzt diesen Burschen, wie das geht, ja. I went on the furthest team, I think, yeah. And I said, yeah, I'm on your team. Und ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt bei euch dabei. I said, what's the plan? Ich sage, okay, was ist unser okay. Plan? But we don't have a plan. Okay, wir haben keinen Plan. I have a plan. Okay. Ich habe einen Plan. You two go to the right. Also ihr zwei geht's nach you rechts. You go to the left. Ihr geht's nach links. You guard the flag. Und du passt auf diese Fahne what are you auf. Doing? I'm going straight up the middle. Und was machst du? Ich gehe einfach gerade okay, just cover me from the left. Get some crossfire. Okay? Gib mir einfach Deckung von links okay, und rechts. Ready, go! Okay, los geht's. I just ran up. Und ich bin einfach slid next to this rock. Bin nach vorgelaufen, habe mich neben seinem put my head out and went. Hab einfach das Gewehr drüber gehalten. I was taken down so many people. Und ich hab you were taken down. Yeah, I was just yeah, they were just shooting everybody. Okay. And so I was taking them down, you know. Okay, also ich habe einfach so viele erledigt. And suddenly the instructor instead of saying engage, engage. Und also der das geleitet hat, hat nicht mehr gesagt weiter weiter. Er hat das andere Team he angeschrien. Said, get this guy. Get that ihr müsst guy. Ihn erledigen, den müsst ihr erledigen. Him. Come on, schnapp get ihn him. Euch, los geht's. Like, da, da, da, da, da, da, da, da, you know who died first? Und wisst ihr, wer zuerst gestorben ist? Me. Ich. But you know who had the most fun? Aber wisst ihr, wer am meisten Spaß gehabt me. Hat? Ich. I played it 3 times. Und ich hab's 3-mal gespielt. And I was always standing there and he's like, we need another guy. Und ich bin über Tag gesagt, wir brauchen jetzt noch jemanden. He says, you want to play again? Also, willst du nochmal spielen? Yeah. Yeah. He says, okay, you're in again. Same thing. I was okay. The first one killed. Und das war das Gleiche wieder. Ich war der but Erste, I had der the starb. Most fun engaging. Aber es war am schönsten, einfach sich wirklich voll einzulassen. I've probably darauf. Taken 12 of their lives corporately. Wahrscheinlich habe ich 12 von ihnen umgebracht, also before in Summe. Before they knocked me out. Bevor eben ich but like, engage, engage. Also lass dich drauf ein, lass dich drauf like ein. Like this attitude of come on, make contact with the enemy. Los, hit him. Ja, hit him. Such diesen Kontakt mit dem Feind, ja, schlag ihn. I was counseling somebody up in Postdam. Ich habe ein Gespräch mit jemandem geführt, ein seelsorgerliches Gespräch auf der Postdam. Who was wrestling with drug addiction. Und die Person also kämpft mit einer Drogensucht. And coming off of it. Und also will eben, oder ist dabei frei zu werden. And we prayed for them. Und wir haben für diese Person and gebetet. They said, you know what? I want to be free. I want to be free. Und die Person hat gesagt, ich möchte gerne frei werden. I've ich möchte frei sein. And I'm believing for my healing. Und ich habe Heilungen schon gesehen und ich glaube auch an meine Heilung. We prayed for the person. Und wir haben für diesen Menschen gebetet. And then we said this. We stayed with the person. Und dann sind wir noch bei dieser Person geblieben und haben gesagt, und ich habe gesagt, are you ready to be attacked? Bist du auch bereit, angegriffen zu werden? Because he's coming. Denn er kommt. The devil's not gonna let you go. Der Teufel wird dich nicht einfach so vom Haken lassen. Ready to hit him. Du musst also wirklich bereit sein, zurückzuschlagen. And don't just stand there, pop him, pop, pop. Und steh nicht einfach da, sondern sei aktiv. He's gonna come in with a lie. Und er wird kommen mit He's einer gonna Lüge. Say, no, this is not, you better hit him as soon as the lie comes. Und er wird sagen, na, das, da musst du sofort zuschlagen. Hit him. I said, are you ready? Und ich habe gesagt, bist du bereit dafür? I said, 'cause if you're not ready, he's gonna plow right over you. Und wenn du nämlich nicht bereit bist, wird er dich einfach überrollen. This is big stuff. Das, hier geht's um I große said, Dinge. He had you in his hand. Er hatte dich schon fest in And seiner he Hand. Will come for you. Und er kommt, um dich zu And holen. I said, you have it in you now. Und so wie du das jetzt in And dir hast, that first lie comes, diese Macht, und wenn diese erste Lüge kommt, hit him, he'll go down. Dann schlag ihn und er wird umfallen. I said, are you ready for that? Und ich habe gesagt, bist du bereit dafür? I said, are you ready for that? Bist du wirklich bereit? I'm ready. Ich sagte, ja, ich bin. I said, so when it comes, boom, und dann habe ich gesagt, wenn es soweit ist, dann schlag zu. And these are the promises of God. Und das sind die Versprechen Gottes. In 2 Peter 1, we have fantastic promises from God. In 2. Petrus 1 haben wir ganz tolle Versprechen von Gott. I made a list of some of the promises that have been my mighty men. Und ich habe einige dieser Versprechen, die meine eben mächtigen Männer sind. These promises have slain countless lies that have tried to penetrate my soul. Und diese Versprechen haben wirklich schon also unzählige Lügen niedergestreckt, die versucht haben in meine Seele einzudringen. 300 of them. Und ich habe eine Liste von 300 gemacht. Und ich möchte so eine Liste von 300 aufstellen. So die 300 von Gideon. David's 30 mighty men. David's 30 starke Männer. There's so many of them that have saved my life. Und es gibt so viele davon, die mein Leben gerettet haben. Different ones have fought different battles with me. Und verschiedene dieser Versprechen haben verschiedene Kämpfe mit mir durchgestanden. Und ich möchte euch ein paar davon zeigen. These are my mighty men. Can you put the Das sind meine starken Männer. The PowerPoint presentation. It says promises or something like that. There's a promise in 2 Corinthians chapter 12. Es gibt ein Versprechen in 2. Korinther 12. Before we get there, let's read this. This promise has stood with me through so many battles. Bevor wir dorthin kommen, möchte ich aber das hier lesen, Jesaja. Also das war wirklich ein Seid versprechen, dass schon so viele Kämpfe mit mir durchgestanden haben. This has been my Yashabim. Das ist mein Yashabim. For the Lord has purposed, and who can frustrate it? Denn der Herr hat einen Zweck, und wer kann diesen Zweck zunichte machen? The devil would always come in and say, "It's over, Rob. It's over." Und der Teufel kommt immer wieder rein und sagt, Rob, es ist vorbei. It's over. You're never gonna make it. Es ist vorbei. Du wirst es nie schaffen. Look at the circumstances. Schau dir mal die Umstände an. Look at the situations. Schau dir die Situation an. Look at your finances. Und deine Finanzen. Look at your friends. Und deine Freunde. Look at that. Und schau auf dies und schau auf das. And I would speak this promise. Und dieses Versprechen habe ich immer entgegengehalten. And this promise would go to war for me. Und dieses Versprechen hat für mich einen Krieg geführt. God has a purpose for me. Gott hat einen Zweck für mich. Nothing can frustrate it. Und nichts kann diesen Zweck zunichte machen. The only thing that can frustrate it is if I walk away from it in unbelief. Das Einzige, was ihn zerstören kann, ist, wenn ich davon weggehe im Unglauben. But I'm not going to. I'm going to speak Aber ich mache das nicht, sondern ich möchte das aussprechen. Look at number two. Der zweite. This promise, Romans 8:28. Römer 8, Vers 28. I don't know how many thousands, if not 10,000s of lies this promise has slain. Und wahrscheinlich Tausende oder Zehntausende von Lügen hat diese Verheißung schon in the midst of conflict. Mitten in irgendeinem Konflikt. You know how I was reading that the average pastor goes through 16 crises every month. Ich habe gelesen, dass der durchschnittliche Pastor 16 Krisen pro Monat bewältigt. 16 crises, yeah, that's about right. Also in etwa 16. So you have one every other day. Also jeden zweiten Tag gibt eine Krise. Just to end the month, you have 4 in a row. Und einfach nur am Ende des Monats hast du dann 4 hintereinander. 16 crises. 16 Krisen. And every crisis that you enter into. Und jede dieser Krisen, in die man betritt oder hineinkommt. This verse. Dieser Vers has slain so many lies. Hat so viele Lügen and zerstört fears. Und so viele Ängste auch. We know that God works all things to the good. Wir wissen, dass Gott alle Dinge zum Guten. Now when we're faced with a circumstance. Und wenn wir uns einer Situation gegenüberstehen. And I had one this morning again. Und es war heute Morgen wieder so weit. Right after the service. Gleich nach dem Gottesdienst. Someone said to me, "How did you know?" Last night something happened. Hat jemand gesagt, wie hast du gewusst, dass gestern Abend etwas passiert ist? And I'm in a crisis. Und ich bin in einer Krise. A big one. In einer großen. And it's like, okay, I said, what do we do here? Und ich habe gesagt, okay, was machen wir jetzt? At least three things we can do. Es gibt mindestens drei Dinge, die wir tun können. Every crisis that we face. Jede Krise, der wir begegnen. And they're gonna come. Und sie kommen. Right? Jesus said, John 16:30. Jesus sagt das in Johannes 16, ja. That in this world you will have tribulation. In dieser Welt habt ihr Verfolgung. The crises are going to come. Und die Krisen werden kommen. They're going to come. So you've either come out of one. Also entweder du kommst gerade aus einer Krise heraus. Or you're in one. Oder du steckst gerade mitten in einer coming. Drin. Oder es kommt eine auf dich zu. And you might be in a nice time of your life. Und es kann sein, dass du gerade eine schöne Zeit im wow, Leben durchmachst. So wonderful. Und es ist so I don't wunderbar. Think I'll ever have another crisis ich glaube, es again. Wird nie wieder eine Krise geben für It's mich. So beautiful. Es ist so toll. They come so quick. Die kommen aber so schnell. Out of nowhere. Und aus dem Nichts you know, heraus. Like those cars on the autobahn. You're driving so in wie the diese lane Autos auf der Autobahn, out du fährst of nowhere hin. From behind you. Und plötzlich aus dem Nichts kommt von hinten einer. It comes a crisis. Da kommt eine Krise. What do you do? Number one, remember? Was macht man da? Erstens. Every crisis is an opportunity. Jede Krise ist doch eine Gelegenheit. To manifest Jesus. Um Jesus zu manifestieren. 2 Corinthians 4:11. 2. Korinther 4, Vers 11. We manifest the life of Christ. Also wir stellen das Leben Christi dar und manifestieren es. Jesus. Wir manifestieren Jesus. If we choose to. Wenn wir uns dafür entscheiden. Number two. Zweitens, it's an opportunity to be developed, to grow. Es ist eine Gelegenheit, um zu wachsen. Which brings me to my verse number three. Und das bringt mich auch zu meinem dritten Vers. This is my third mighty man. Das ist mein dritter, drittmächtigster Mann. He said to me, "My grace is sufficient for you." For my strength is made perfect in weakness. Er sprach zu mir, meine Gnade ist genug, denn meine Stärke ist in der Schwachheit vollkommen. Paul had a problem. Paul hatte ein Problem. He had a thorn. Und er hatte einen Dorn, einen Stachel. He talks about it in 2 Corinthians 12. Und er spricht auch in diesem Kapitel darüber. It was a crisis. Es war eine Krise für ihn. Nobody knows what the thorn was. Und niemand weiß genau, was dieser Dorn, dieser Stachel bedeutet. It very possibly could have been the fact that he was going blind. Es könnte die Tatsache gewesen sein, dass er langsam erblindete. He didn't know who the high priest was in Acts chapter 23. Also in Apostelgeschichte 23 erkannte er den Hohenpriester zum Beispiel nicht. So he called him a hypocrite. Hat ihn also einen Heuchler genannt. He said, "How can you say that, you hypocrite?" Wie kannst du das sagen, du Heuchler? Everyone went, und alle sind plötzlich still geworden. How can you talk like that to the high priest? Wie kannst du den Hohepriester so ansprechen? And he says, "I didn't know und dann sagt, it was the high priest." Ja, ich habe nicht gewusst, dass es der Hohepriester Why? Ist. Wieso? He's going blind. Wahrscheinlich, weil er you see that also in the book of Galatians. Und man findet das auch im Galaterbrief. He says, "I came to you with a physical sickness." Und er kam zu euch, er sagt, ich kam zu euch in also physisch schwach, körperlich schwach, have, in Schwachheit. Says, "You would have given me your own eyes." Und ihr hättet mir euer eigenes euer Augenlicht gegeben. If you could have. Wenn es euch möglich gewesen And wäre. He prayed in this chapter three times. Und dreimal hat er gebetet. God, take the crisis away. Gott, nimm diese Krise von mir. And this was the answer. Und das war die Antwort, die Gott no. gab. My Nein. strength is perfected in weakness. Meine Gnade ist genug. Und ist vollkommen in Schwachheit. What he was saying is, you're going to grow through this. Und er hat gesagt, du wirst wachsen durch diese Krise. Opportunity to manifest Christ. Es ist eine Gelegenheit, um Christus zu manifestieren. Opportunity to grow. Zweitens eine Gelegenheit, um zu wachsen. And the third one. Und drittens. An opportunity to discover a door. Eine Gelegenheit, um eine Tür zu entdecken. That you never would have discovered. Die man vielleicht sonst nie gesehen hätte. Outside of that crisis. Also außerhalb dieser Krise. And that's Romans 8:28. Und das ist Römer 8, Vers 28. God works all things to the good. Gott wirkt, lässt alle Dinge zum Joseph Guten wirken. Is sold as a slave, Josef wurde als Sklave verkauft. But it was a door. Aber es war eine Tür. To being governor over Egypt. Es war die Tür, um Gouverneur über ganz Ägypten zu sein. Paul and Silas are beaten. Paulus und Silas werden geschlagen. Unjustly. Ungerechterweise. Thrown into prison. Werden ins Gefängnis geworfen. There's an earthquake. Es ist ein Erdbeben. And people get saved. Und aber Menschen werden gerettet dadurch. I'm looking for 300 people. Und ich bin auf der Suche nach 300 Menschen, Soldiers of the Cross, Krieger, Soldaten des Kreuzes, with proactive faith. Die einen proaktiven Glauben haben. And we can impact this country. Und wir können einen Unterschied in diesem Land These machen. Are people, I'm looking for soldiers. Und ich suche, Soldaten. It can be a 16-year-old girl. Und das kann auch ein 16-jähriges Mädchen sein. Oder ein 12-jähriges Kind. Oder eine 75-jährige Großmutter. Es kommt immer darauf an, was auf deinen Lippen ist. Bist du proaktiv? Oder bist du passiv? Lässt du es zu, dass Dinge dir passieren? Oder bist du sehr schnell, um selber zu reagieren? Sprich es aus. Der Herr ist meine Hilfe. In Hebrews 13, Lord, you said you are my helper and I need help. Hebräer 13, du hast gesagt, du bist meine Hilfe und ich brauche Hilfe. 300 soldiers. 300 Soldaten. We will impact this country. Werden dieses Land. We will impact this community. Diese Gemeinschaft hier, also diesen Bezirk, diese Stadt. The country. Das Land. The continent. Und den Kontinent. 300. 300. People who speak forth His word. 300 Menschen, die sein Wort aussprechen. These are people who walk with the Lord. Menschen, die mit dem Herrn gehen. These are not people whose hand you need to hold all the time. Es sind nicht Menschen, denen man dauernd die Hand halten muss. It's people whose diapers you don't need to change. Und das sind auch Menschen, bei denen man nicht ständig die Windeln wechseln muss. They had diapers at one time, but no more. Also sie hatten einmal Windeln, aber jetzt haben sie keine mehr. They had the bottle at one point, which is fine. Sie hatten noch dieses Fläschchen eine Zeit lang und das war auch in Ordnung. But now they walk with God. Aber jetzt sind es Menschen, die selbst mit Gott gehen. And they speak forth His promises. Und sie sprechen die Versprechen Gottes aus. Amen. You want to be like that? Möchtet ihr so sein? I want to be like that with all my heart. Ich möchte gerne so sein von ganzem Herzen. I want to continue to be like that. Und ich möchte fortfahren so zu sein. I want to grow in that. Ich möchte auch wachsen in dem. I want to be quick. Und schnell sein. Quick to say, I know I can't do this natural, but God will do this. Ganz schnell zu sein, zu sagen, ich kann das nicht natürlicherweise, aber mit Gott geht's. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. You see every one of us. Du siehst jeden einzelnen von uns. Maybe you're in a crisis. Und vielleicht today. Stehst du in einer Krise heute. Financially. In einer finanziellen emotionally, Krise. Emotional. Physically. Physisch, körperlich. Whatever. You've lost a relationship. Was auch immer es sein mag, vielleicht ist eine Beziehung zerbrochen. You're in a crisis. Du bist in einer Krise. So much pain inside of you. You don't know what to do with it. Und da ist so viel Schmerz in dir und du weißt nicht wohin damit. Would you just lift your hand and give it to God? Heb einfach deine Hand und gib sie Gott. Lift your hand and say, God, hear. Heb deine Hand und sag, höre Gott. I want you to take this from me. Ich möchte, dass du das von mir nimmst. I want you to comfort me. Ich möchte, dass du mich tröstest. I have pain inside of me. Ich habe Schmerzen. Save me. Rette mich. Hosanna. Hosanna. It means save me, Lord. Das bedeutet, rette mich, Herr. Save me. Rette mich. Hosanna. Father, we are your people. Vater, wo sind deine Leute? We are your people. Wir sind deine Leute. You love us so much. Du liebst uns so sehr. You forgive us. Du vergibst uns. You cleanse us. Und du reinigst uns. You lift us up. Und du erhebst uns. You guide us. Du führst. You feed us. Und du nährst uns. We pray today. Wir beten heute against the lies of the devil, gegen alle Lügen des Teufels, fear, gegen die Angst, bitterness, die Bitterkeit, anxiety, die Ängstlichkeit, anger, gegen Wut, indifference, und Gleichgültigkeit, unthankfulness, Undankbarkeit, rebellion, gegen Rebellion, disobedience, und Ungehorsam. All of these enemies that want to come in. All diese Feinde, die hereinkommen möchten. And we take our stand. Und wir nehmen unseren Standpunkt ein. On your promises. Und stehen auf deinen Verheißungen. Father, I love you tonight. Vater, ich liebe dich heute Abend. Let's get ready for the Lord's Supper. Can the ushers get ready? As we take the Lord's Supper tonight. Wir wollen uns einfach vorbereiten auf das Abendmahl jetzt. Und let's just think of the Lord Jesus. Lass uns einfach an den Herrn Jesus denken. Who fulfilled this purpose? Der seinen Zweck erfüllt hat. Who said, "Get behind me, Satan"? Der gesagt hat, geh hinter mich, Satan. I'm going to the cross. Ich gehe ans Kreuz. Holy Spirit, move in our midst. Heiliger Geist, beweg dich in unserer Mitte. I want you to take a moment and I want you to listen to the voice of the Holy Spirit. Und ich möchte, dass ihr einen Moment innehaltet und wirklich auf die Stimme des Heiligen Geistes hört. And I want you to hear what he says to you. Und ich möchte gern, dass ihr hört, was er zu euch spricht. And I want you to remember it. Und dass ihr euch das merkt. Holy Spirit, Heiliger Geist, speak to us. Sprich zu uns. A word. Sprich zu uns das Wort. Right from heaven. Das Wort vom Himmel. Lord Jesus, your word. Herr Jesus, dein Wort. Speak to us. Sprich very zu uns. Clear. Sehr klar.